werde meine Zeit ein wenig opfern, um diesen Opfern zu beweisen, dass sie nicht tun können, was sie denken, was sie tun können. Nein, du Dussel. Was? Muss ich wieder hören, dass du so behindert bist, wenn ich in mein Gehirn. Weil ich das verstehe, wenn mich Leute hintergehen, ist das eigentlich kein Problem. Aber du konntest hinter die Fassade sehen. Du solltest dich wirklich etwas schämen, meinen Namen in den Mund zu nehmen. Als hättest du nicht selbst gesehen, wie das peinlich Mace um Loyalität. So steht da Kokaina und Simon wird zur Diva. Dumme, dreckige Huren, so wie Jade. Vollkommene Blamage, wenn ich Atzen für Fake-Huren zum Beispiel jage. Dann ist das schade, wenn die genau wissen, was Phase war, auf einmal so tun, als wenn nie was geschehen wäre. Wo bleibt deine Ehre? Du warst live mit dabei, hast gesehen, wie behindert dieser Hayobai abgeht und Drama plus Theater macht. Technisch ist die Arme, ob Tag oder Nacht, ich sollte hinstehen, der Doktor spielt. Obwohl ich wusste, sie hat sich noch nie gesehen. Alles fake, wie das Leben und die Lügen, die er lebt. In meinen Augen hat sie Tyson ermordet. Noch benutzt, noch beschmutzt. In dreckigen Distiven gegen Mörder run. Doch die Großboiler haben Schiss im Real Life. Weswegen es bei Internet spielt, bleibt. Aber diesen Sommer ist es dann zu weit. Ich fahr zu Karl heim und schiebe 63 mal die Klinge rein. Ich greife an, wo's weh tut. Simons Vater, er steckt dann in seinem Blut. Durch die Taten von seinem alten Fleisch und Blut. Von seinem alten Fleisch und Blut. Mein Motherfucking Motherfucking Sikona. Du dusselt auf Bewohner, ich befördere dich ins Koma. Wie die Flamme des Zorns in mir lodert, während dein Hirn vom Bett langsam vermodert. Motherfucking Sikona. Bewohner, ich befördere dich ins Koma, wie die Flamme des Zorns in mir lodert, während dein Hirn verbrennt, langsam vermodert. Motherfucking Sikona. Du Dusseldorf Bewohner, ich befördere dich ins Koma, wie die Flamme des Zorns in mir lodert, während dein Hirn verbrennt, langsam vermodert. Motherfucking Sikona. Du Dusseldorf Bewohner, ich befördere dich ins Koma, wie die Flamme des Zorns in mir lodert, während dein Hirn verbrennt, langsam vermodert. Motherfucking Sikona. Du Dusseldorf Bewohner, ich befördere dich ins Koma, sieh.